Sie alle stehen in einem Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung und wurden im Rahmen des OZG thematisch zu 575 priorisierten, gesetzeskonformen Leistungen zusammengefasst. Dieses Angebot der Behörden für die BürgerInnen sollte ursprünglich bis Ende 2022 online verfügbar sein. Für das Monster-Projekt stehen 3,5 Milliarden Euro bereit, von denen die Hälfte in das föderale Programm fließt. Ein Drittel wird in die digitale Infrastruktur investiert, die restlichen 20% finanzieren das Programm auf Bundesebene. An Geld mangelt es also nicht. OZG Problem 1 – Software-Dschungel. Das OZG hat viele Konstruktionsfehler. Es fängt bei der Bestandsaufnahme an. Niemand überblickt genau, was alles nicht funktioniert. Darum kann auch niemand gezielt die Probleme nacheinander abarbeiten. Das ist das erste Problem bei der Umsetzung des OZG. Im Rathaus von Weilbach hat Vivian Hollenbach unser Formular für die Gewerbeanmeldung inzwischen in ein Programm namens GEWAN Gewerbeanmeldung eingetippt. Nun würde die Gebühr fällig. Um keinen zusätzlichen Aufwand zu verursachen, haben wir die Anmeldung nur simuliert. Aber kurz zuvor hat eine Einwohnerin einen neuen Personalausweis beantragt und die dafür anfallenden 37 Euro bei Frau Hollenbach mit Karte bezahlt. So bekommen wir einen Einblick in die absurd komplexen Abläufe, die etwas so Banales wie eine Kartenzahlung auslöst. Vivian Hollenbach druckt den Zahlungsbeleg im Erdgeschoss aus und legt ein Exemplar in die Kassenmappe. Bürgermeister Robin Haseler trägt die Mappe in sein Büro im ersten Stock, unterschreibt den Beleg und übergibt ihn dann der Kassenabteilung nebenan. Eine Mitarbeiterin der Kassenabteilung scannt den Beleg ein. Eine weitere Mitarbeiterin in der Buchhaltung, Büro nebenan, druckt den Beleg wieder aus. Nur so kann ihn die Angestellte der Gemeindekasse ordnungsgemäß verbuchen. 5 zeit- und papierfressende, unnötige Arbeitsschritte, die 5 Leute beschäftigen, um eine Kartenzahlung von 37 Euro zu verbuchen. Der Fachbegriff für das ständige Hin und Her zwischen Festplatten und Papier heißt Medienbruch. Wie für viele Brüche gilt auch hier, man will ihn vermeiden. Ursache für die lähmenden Medienbrüche ist eine planlose und unkoordinierte Digitalisierung. Könnte die Personalausweissoftware im Erdgeschoss nicht einfach die Zahlungsdaten für die 37 Euro digital an das Buchhaltungs- und Kassensystem im ersten Stock schicken, so wie es in jedem Café funktioniert? Der ganze Vorgang wäre sofort erledigt und die Menschen in den Behörden könnten sich um wichtigere Dinge kümmern. Im Prinzip ist klar, so müsste es laufen. Aber praktisch läuft es halt nicht. Denn jedes der involvierten Programme stammt von einem anderen Anbieter. Und jeder Anbieter produziert und verlangt die Daten in seinem eigenen Format, das die Programme anderer Anbieter nicht verstehen. Aber warum kauft die Gemeinde dann keine Software, die mit der anderen IT im Haus kommunizieren kann? Bürgermeister Haseler zuckt mit den Achseln. Wurde so nicht angeboten. Das ist leider kein Zufall, vermutet er. Die Softwareanbieter sind ja Konkurrenten. Sie wollen natürlich, dass Kunden möglichst viele Programme bei ihnen kaufen und nicht auch mit Systemen anderer Hersteller arbeiten, vermutet er. Dieses Anreizsystem ist offensichtlich. Das dürfte bei den oft kleineren Dienstleistern, die spezifische Behördensoftware anbieten, vermutlich nicht anders sein als bei Microsoft. Dateien im Format Microsoft Word lassen sich ja auch eher schlecht als recht mit anderen Textverarbeitungen bearbeiten. Bei Behördensoftware geht es vor allem um sogenannte Fachverfahren. Das ist ein Fachbegriff der Verwaltung für Programme, mit denen die Behörden ihre Vorgänge abwickeln. Wohngeld, Erbschein, Laternenumzug. Zwar haben alle Kommunen in Deutschland im Großen und Ganzen die gleichen Aufgaben zu erfüllen, weil aber das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung herrscht, beschafft jede Gemeinde ihre eigenen Fachverfahren und verhandelt mit ihren eigenen, oft regionalen Dienstleistern.